Kapitel 6, Übung A3. Wie ist das Wetter? Hören und lesen Sie den Wetterbericht. Am Morgen regnet es leicht. Danach ist es bewölkt. Die Temperatur liegt bei 17 Grad. Mittags kommt die Sonne und am Nachmittag ist es teilweise sonnig, teilweise bewölkt. Die Tageshöchsttemperatur beträgt 19 Grad.